Ich bin nicht mehr einsam und allein. Jesus Christus lebt in mir. Er hat mich erlöst, ich bin sein Kind. Und er sagt, ich bin bei dir. Jesus, Jesus, Jesus, schönster Name mein, stößt all mein Verlangen, füllst mein Herz mit Sonnenschein. Früher war mein Leben ohne Sinn, schuldbeladen lebte ich. Jesus machte bei mir alles neu, ja, der Herr befreite mich. Jesus, Jesus, Jesus, schönster Name mein, stillst all mein Verlangen, füllst mein Herz mit Sonnenschein. Manchmal führt er mich in tiefe Not, da er nur das Beste will. Wenn ich dann auch keinen Ausweg seh, halte ich im Glauben still. Jesus, Jesus, Jesus, schönster Name mein, stillst all mein Verlangen, füllst mein Herz mit Sonnenschein. Nun leb ich vom Reichtum meines Herrn und ich staune, wie er gibt. Folgen will ich ihm mein Leben lang, weil er mich unendlich liebt. Jesus, Jesus, Jesus, schönster Name mein, stillst all mein Verlangen,